Doch sagen nicht wenigstens Matthäus und Lukas übereinstimmend aus, Jesus habe in Bethlehem das Licht der Welt erblickt? Gewiss, sie nennen beide Bethlehem als Geburtsstadt, aber man muss sich nun darüber klar werden, dass hierbei zwei Traditionsströme sichtbar sind, die gegeneinander fließen und sich so gegenseitig aufheben. Wenn Matthäus recht hat, muss unweigerlich Lukas Unrecht haben und umgekehrt. Waren Jesu Eltern in Bethlehem beheimatet, dann brauchten sie nicht noch erst durch besondere Umstände dazu veranlasst werden, nach Bethlehem zu pilgern. Und wenn sie nur vorübergehend in Bethlehem geweilt haben, dann war, entgegen dem Wissen des Matthäus, diese Stadt eben nicht ihr ständiger Wohnort. In diesem Überlieferungswechselstrom vermag auch die zweimalige Bezeugung, Bethlehem als Geburtsort Jesu nicht den erforderlichen festen Halt zu geben. Der vermeintliche Halt wird nämlich durch das Oszillieren aller näheren Umstände sofort zerstört. Ursprünglicher Wohnsitz und damit Geburtsort des Messias bleiben angesichts des Gegeneinanderredens der Evangelisten ungewiss. Mit anderen Worten, schon nach 50 Jahren wussten die Christen, die es vorher natürlich einmal genau gewusst haben mussten, nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen, wo denn eigentlich der Messias geboren war. Im wirklichen Leben wäre solche Erinnerungstrübung bzw. solch ein Versagen des Gedächtnisses glatt unmöglich gewesen. Folgende Überlegung zeigt, wie unheimlich frühzeitig das Gedächtnis aller Christen versagt haben müsste. Wusste man nach 50 Jahren nichts Gewisses mehr, so wusste man auch nach 40 Jahren nichts Genaues, denn wenn der Geburtsort etwa nach 40 Jahren noch bekannt gewesen wäre, dann konnte sich unmöglich in 10 weiteren Jahren plötzlich der Schleier des Vergessens darüber ausbreiten. War der Ort aber nach 40 Jahren schon nicht mehr bekannt, so kann er aus demselben Grunde auch bereits nach 30, 20 oder 10 Jahren nicht mehr bekannt gewesen sein. Das heißt, der Geburtsort ist überhaupt niemals genau bekannt gewesen. Im wirklichen Leben ist so etwas natürlich unmöglich, denn es handelt sich hier um ein Faktum, das ohne Schwierigkeiten von den Jüngern Jesu schon zu seinen Lebzeiten erfragt werden konnte und auch erfragt worden wäre. Wenn die Jesus-Überlieferung natürlich gewachsen war, dann musste ein so wichtiges Faktum wie der Name der Geburts- und Vaterstadt des Messias bei Anhängern und Gegnern allbekannt und unvergesslich sein. Damit kommen wir auf die übliche relativ kritische Lösung des Rätsels, wonach tatsächlich Nazareth und nicht Bethlehem der Geburtsort Jesu gewesen sein soll. Da jedoch der jüdische Messias nach dem Propheten Micha 5,1 als Sohn Davids in Bethlehem geboren werden sollte, so argumentieren gewisse Kritiker, so war es einfach selbstverständlich für alle Christen von Anfang an, dass die für den Messias geweissagten Äußerlichkeiten sich an Jesus erfüllt hatten. Die Urchristen waren frei genug von Bedenken, um auch hier der Geschichte ein klein wenig nachzuhelfen und fabelten also, Jesus sei in Bethlehem geboren, obwohl er in Wirklichkeit in Nazareth zur Welt gekommen war. Mit solcher Legendenlösung kann sich allenfalls ein Relativhistoriker zufrieden geben, da er es bekanntlich prinzipiell versäumt, die papiernen Dinge im Licht des wirklichen Lebens zu begutachten. Ich brauche hier wohl kaum noch des Langen und Breiten auseinanderzusetzen, dass und warum die ersten Christen nicht ihre wirkliche Jesusgeschichte als unerlässliche Beweismittel entwertet bzw. vernichtet haben würden. Da ja der wirkliche Geburtsort von vornherein allgemein bekannt war, so wäre jede geografische Fabelei sofort von den Gegnern als Lüge erkannt und ausgeschaltet worden. Zweitens, hat Jesus seine öffentliche Wirksamkeit in Nazareth oder in Kapernaum begonnen? Aus der Gemeindetradition, wie sie bei Markus in Erscheinung tritt, erfahren wir, Jesus habe seine öffentliche Tätigkeit in Kapernaum begonnen. Der Historiker unter den Evangelisten, nämlich Lukas, der in der Vorrede zu seiner Schrift selbst ausdrücklich betont, Nachforschungen angestellt zu haben, weiß es dagegen anders. Er erzählt nämlich, Jesu Vaterstadt Nazareth sei der Schauplatz des ersten Auftretens in der Öffentlichkeit gewesen. Lukas hält das offenbar für das Gegebene, meint K.L. Schmidt, das heißt für das Natürliche, dass nämlich der Messias in seiner Vaterstadt erstmalig sein müsse. Nach Ansicht Schmidts hat hier Lukas die wirkliche Reihenfolge, wie sie Markus bringt, bewusst und willkürlich geändert, um eine gewisse Entwicklung vom Kleinen zum Großen hervortreten zu lassen. Erst nach Nazareth kann Kapernaum in Betracht kommen und die Landschaft Galiläa. In dieser Weise zieht das Wirken Jesu immer weitere Kreise. Schmidt hat hier ganz richtig beobachtet. Nur nimmt er ohne weiteres als selbstverständlich an, die auch sonst noch im Lukas-Evangelium zum Trage tretende willkürliche Umgruppierung der wirklichen Begebenheiten sei die Arbeit eines urchristlichen Verfassers. Ihm kommt als Relativisten gar nicht der Gedanke, sich doch einmal die Frage vorzulegen, ob ein urchristlicher Schriftsteller im wirklichen Leben solche souveräne Entwicklungsspielerei mit dem geschichtlichen Stoff der allbekannten Jesus-Tradition hätte wagen dürfen. Wir aber müssen diese Frage stellen und verneinen. Denn als Lukas angeblich schrieb, war die Erinnerung hinsichtlich des Hauptfaktors des Lebens Jesus allgemein so gefestigt, dass sich ein Mitglied der Gemeinde schwer gehütet haben würde, aus bloßer Laune die einzelnen Fakten der Überlieferung wie Spielkarten durcheinander zu werfen und außerdem noch die Dreistigkeit zu besitzen, in der Einleitung dieses Evangeliums zu versichern, er habe aufgrund von Nachforschungen alles genau der Reihe nach erzählt. Da aber nun Lukas doch tatsächlich mit seinem Evangelium durchgekommen ist und bei seinem Glaubensgenossen durchaus keinen Anstoß erregt hat, so muss man, immer vorausgesetzt, das Evangelium sei wirklich von einem Urchristen verfasst, dem Vorwort schon Glauben schenken, wonach sich Lukas mit seiner Reihenfolge der Ereignisse ebenfalls auf die Gemeindetradition stützt. Wieder sind damit hinsichtlich eines Faktums zwei Traditionsströme sichtbar. Nun könnte jedoch auch die von Lukas eingefangene Tradition nicht irgendwann von irgendeinem urchristlichen Gemeindemitglied willkürlich erdichtet sein, ebenso wenig wie vom Evangelisten selbst. Auch diese Tradition müsste also auf wirklicher oder doch vermeintlich wirklicher Erinnerung fußen und als solche bis in die Anfangszeit der Christengemeinde zurückgehen. Das würde besagen, von Anfang an hätten zwei sich widersprechende Überlieferungen über diesen Punkt bestanden, oder kräftiger ausgedrückt, die Urchristen hätten sich von vornherein niemals genau entsinnen bzw. niemals richtig ermitteln können, ob Jesus seine öffentliche Wirksamkeit in Kapernaum oder in Nazareth begonnen habe.